Laut der südkoreanischen Internetzeitung Tonglys hielten die südkoreanischen Bürger- und Gesellschaftsorganisationen wie Volksaktion gegen Krieg und für Frieden und Menschen für Frieden und Vereinigung am 13. März vor der USA-Botschaft in Seoul eine Pressekonferenz ab und verlangten dabei den sofortigen Stopp der gemeinsamen Militärübungen Kirisolf und Adler, die die Kriegsgefahr auf der koreanischen Halbinsel vergrößern und die militärische Spannung in Nordostasien verschärfen. Außerdem veröffentlichte die südkoreanische Organisation Solidarität für die Teilnahme an der demokratischen Gesellschaft am 12. März einen Kommentar und kritisierte darin das südkoreanische Regime, das die Insel Jeju in eine komplexe Militärbasis verwandeln will.